Im Jahre 1911 betrat ein kleiner, unscheinbarer, mit seinem unvermeidlichen Schirm ungeschickt hantierender Priester die Seitenbühne der Kriminalliteratur. Ein ironischer Gegenentwurf zu seinem bereits berühmten Kollegen Sherlock Holmes. Löste jener seine Fälle professionell und mit unerbittlicher Logik, so dieser als Amateur durch Intuition und die Kraft des Glaubens. Sein Name? Pater Brown. Krimi-Sommer mit Pater Brown. Vierte Folge: Das Paradies der Liebe. Eine Kriminalgeschichte von Gilbert Keith Chesterton. Der große Muscari, der originellste aller jungen toskanischen Poeten, eilte mit federnden Schritten in sein Lieblingsrestaurant, das auf das Mittelmeer hinausblickte, mit einem Sonnendach überdeckt und von kleinen Zitronen- und Orangenbäumen umstanden war. Kellner in weißen Schürzen breiteten auf weißen Tischen bereits die Insignien eines frühen und eleganten Lunchs aus, und das schien bei ihm eine Befriedigung noch zu steigern, die ohnehin bereits ans Prahlerische grenzte. Muscari hatte eine Adlernase wie Dante. Haare und Krawatte waren gleich dunkel und wallend, er trug einen schwarzen Mantel und hätte auch beinahe noch eine schwarze Maske tragen können, so sehr umgab ihn das Fluidum eines venezianischen Melodrams. Er bewegte sich, als habe der Troubadour noch eine ernstzunehmende soziale Stellung, etwa wie ein Bischof. Er ging, soweit es sein Jahrhundert irgend erlaubte, buchstäblich als Don Juan mit Degen und Gitarre durch die Welt. Denn er reiste niemals ohne einen Kasten für seine Degen, mit denen er viele glänzende Duelle ausgefochten hatte, oder ohne einen entsprechenden Kasten für seine Mandoline, mit der er derzeit Miss Ethel Harrogate, der reichlich konventionellen Tochter eines Bankiers aus Yorkshire, während ihres Ferienaufenthaltes Serenaden darbot. Dennoch war er weder ein Scharlatan noch ein Kindskopf, sondern ein heißblütiger, logisch denkender Südländer, der immer irgendetwas begehrte und dann um jeden Preis. Seine Lyrik war so zupackend wie anderer Leute Prosa. Er verlangte nach Rum oder Wein oder nach der Schönheit von Frauen mit einer brennenden Direktheit, wie sie unter den wolkenverhangenen Idealen oder den wolkenverhangenen Kompromissen des Nordens unvorstellbar ist. Unseren verschwommeneren Rassen schmeckte seine Intensität nach Gefahr oder sogar nach Ruchlosigkeit, wie das Feuer oder das Meer war er zu einfach, als dass man ihm hätte trauen mögen. Der Bankier und seine schöne englische Tochter wohnten in dem Hotel, das zu Muscaris Restaurant gehörte. Aus diesem Grunde war es auch sein Lieblingsrestaurant. Ein rascher Blick durch das Lokal zeigte ihm sogleich, dass die englische Gesellschaft noch nicht heruntergekommen war. Das Restaurant funkelte, war aber noch verhältnismäßig leer. Zwei Priester saßen im Gespräch an einem Tisch in der Ecke, doch nahm Muscari, ein leidenschaftlicher Katholik, von ihnen nicht mehr Notiz als von ein paar Krähen. Da erhob sich von einem weiter entfernten Tisch, der halb von einem goldleuchtenden Orangenzwergbaum verdeckt war, eine Person, deren Kostüm den auffallendsten Gegensatz zu seinem eigenen bildete, und schritt auf den Dichter zu. Die Gestalt war in buntkarierten Tweed gekleidet, mit einer rosaroten Krawatte, einem steifen Kragen und leuchtend gelben Schuhen. Die Gestalt brachte es fertig, gleichzeitig auffallend und gewöhnlich auszusehen. Sobald aber diese Cockney-Erscheinung näher kam, stellte Muscari zu seiner Verblüffung fest, dass sich der Kopf ganz deutlich vom Körper unterschied. Es war ein italienischer Kopf, kraushaarig, dunkel und mit äußerst lebhaftem Gesicht, der sich da unvermittelt aus dem wie Pappdeckel steifen Kragen und aus der komischen rosa Krawatte erhob. Mehr als das, es war ein Kopf, den er kannte. Er erkannte trotz all der grässlichen Aufmachung von englischem Ferienglück das Gesicht als das eines alten, lange vergessenen Freundes mit dem Namen Etza. Als Jüngling war dieser das Wunder der Schule gewesen. Man hatte ihm mit noch nicht 15 Jahren bereits europäischen Ruhm vorausgesagt. Als er dann aber in die Welt eintrat, versagte er, erst öffentlich als Dramatiker und Demagoge, und dann über Jahre hinweg privat als Schauspieler, handlungsreisender Agent oder Journalist. Zuletzt hatte Muscari ihn im Rampenlicht der Bühne gesehen, er war den Verlockungen dieses Berufes verfallen, und man glaubte allgemein, dass ein seelisches Unheil irgendwelcher Art ihn ruiniert habe. Etza! Rief der Dichter, sprang auf und schüttelte ihm in heiterem Erstaunen die Hand. Ich habe dich, weiß Gott, schon in vielen Kostümen hier im grünen Salon gesehen, aber nie hätte ich erwartet, dich als Engländer wiederzufinden. Das ist nicht die Kleidung eines Engländers, sondern die des Italieners der Zukunft. In diesem Fall muss ich gestehen, dass ich dem Italiener der Vergangenheit entschieden den Vorzug gebe. Das ist ein alter Fehler, Muscari. Und der Fehler Italiens. Im 16. Jahrhundert waren wir Toskaner der Morgenstreif am Horizont der Geschichte. Wir hatten den neuesten Stahl, die neueste Schnitzkunst, die neueste Chemie. Warum sollten wir jetzt nicht die neuesten Fabriken haben? Die neuesten Motoren, das neueste Finanzsystem und die neuesten Kleidermoden? Weil es sich nicht lohnt, sie zu haben. Du kannst den Italienern den Glauben an den Fortschritt nicht beibringen. Sie sind dafür zu intelligent. Wer einmal den Abstecher zum bequemen Leben gefunden hat, wird niemals auf den neu ausgebauten und langweiligen Straßen laufen wollen. Nun, für mich ist Marconi, nicht D'Annunzio, der Stern Italiens. Das ist der Grund, warum ich Futurist geworden bin. Und Reiseführer. Ist das der letzte auf der Liste deiner Berufe? Und wen führst du derzeit durch Italien? Oh, einen Mann mit dem Namen Harrogate und seine Familie, glaube ich wenigstens. Doch nicht den Bankier aus diesem Hotel. Das ist der Mann. Zahlt es sich denn aus? Für mich reicht es, meinte Etza mit einem betont rätselhaften Lächeln. Aber ich bin auch kein alltägliches Beispiel für einen Reiseführer. Dann, als wollte er rasch das Thema wechseln, sagte er außer jedem Zusammenhang: Er hat eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter ist ein göttliches Geschöpf. Vater und Sohn sind dagegen meines Wissens nur menschliche Wesen. Aber seine harmlosen guten Eigenschaften zugegeben, scheint dir der Bankier nicht ein glänzender Paradefall für meine Behauptung? Harrogate hat Millionen in seinem Safe. Und ich trage nur dieses Loch in meiner Tasche. Aber du wirst nicht behaupten wollen, du kannst einfach nicht sagen, dass er gescheiter sei als ich. Oder wagemutiger als ich. Oder auch nur tatkräftiger. Er ist nicht gescheit, er hat Augen wie blaue Knöpfe. Er ist nicht tatkräftig, er humpelt nur wie ein Paralytiker von Stuhl zu Stuhl. Er ist ein gewissenhafter, freundlicher, alter Schafskopf. Aber er hat einen Haufen Geld. Aus dem einfachen Grund, dass er sammelt wie ein kleiner Junge Briefmarken. Du hast einen zu guten Kopf für das Geschäft, Etza. Du würdest nie vorankommen. Um schlau genug zu sein, an all das Geld heranzukommen, müsste man dumm genug sein, es zu wollen. Ich bin dumm genug dafür. Doch würde ich vorschlagen, deine Kritik am Bankier vorerst aufzuschieben. Da kommt er. Mr. Harrogate, der große Finanzier, trat in diesem Augenblick wirklich zur Tür herein, aber niemand beachtete ihn. Er war ein massiv gebauter älterer Mann mit wässrigen blauen Augen und verblichenem, sandfarbenen Schnurrbart. Ohne seine gebeugte Haltung hätte er ein Kolonel sein können. Er trug einige ungeöffnete Briefe in der Hand. Sein Sohn Frank war ein wohlgeratener junger Mann mit lockigem Haar, sonnenverbrannt und lebhaft. Aber auch ihn sah niemand an. Alle Augen waren nämlich, zumindest für den Augenblick, wie gewöhnlich auf Ethel Harrogate gerichtet, deren goldgelockter Griechenkopf und deren Morgenrotfarbe wie mit Absicht gegen die saphirblaue See sich abhoben, wie das Bild einer Göttin. Miss Harrogate war eben jetzt besonders strahlend und wie geschaffen für die Konversation. Ihre Familie hatte sich in die bequemere kontinentale Lebensweise fallen lassen, so dass sie auch dem fremdländischen Muscari und sogar dem Reiseführer Etzer gestatteten, an ihrer Mittagstafel und an ihrem Gespräch teilzuhaben. Alle drei waren in heller Aufregung über angebliche Gefahren, die auf einem Gebirgspfad drohen sollten, zu dem sie diese Woche noch einen Ausflug unternehmen wollten. Die Gefahr drohte nicht durch einen Felsabsturz oder eine Lawine, sondern von etwas viel Romantischerem. Man hatte Ethel eindringlich darüber belehrt, dass Briganten, die wahren Halsabschneider der modernen Legende, immer noch diesen Gebirgskamm heimsuchten und besonders den Pass über die Apenninen besetzt hielten, den sie nehmen wollten. Sie behaupten, sprudelte sie mit dem angenehmen Gruseln eines Schulmädchens hervor, das ganze Gebiet werde nicht vom König von Italien beherrscht, sondern vom König der Diebe? Wer ist nur dieser König der Diebe? Ein großer Mann. Würdig genug, sich neben ihrem Robin Hood zu behaupten, Signorina. Von Montano, dem König der Diebe, hörte man in den Bergen zuerst vor etwa 10 Jahren. Zu einer Zeit, als alle Leute überzeugt waren, die Briganten seien für immer ausgerottet. Seine wilde Macht breitete sich mit der Schnelligkeit einer stillen Revolution aus. Man fand seine leidenschaftlichen Proklamationen in jedem Bergnest, seine Wachen, das Gewehr in der Hand, in jeder Bergschlucht. 6-mal versuchte die italienische Regierung, ihn auszuheben, und 6-mal wurden ihre Truppen wie von Napoleon in regelrechten Schlachten zurückgeschlagen. Also so etwas, stellte der Bankier nachdrücklich fest, würde in England niemals gestattet. Vielleicht sollten wir nach alledem doch lieber eine andere Route wählen. Der Reiseführer meint freilich, der Weg sei vollkommen ungefährlich. Er ist vollkommen ungefährlich. Ich bin 20-mal über diesen Pass gegangen. Es mag einmal einen alten Knastbruder gegeben haben, zu Zeiten unserer Großmütter, der sich der König der Diebe genannt hat. Aber das gehört der Geschichte an, wenn nicht überhaupt der Fabel. Die Straßenräuberei ist heute vollständig ausgerottet. Man kann sie niemals vollständig ausrotten. Der bewaffnete Aufstand ist eine dem Südländer natürliche Reaktion. Unsere Bauern sind wie die Berge, reich an Armut und grün in ihrer Heiterkeit, aber mit vulkanischen Feuern unter der Oberfläche. Es gibt einen äußersten Grad der Verzweiflung. An ihm greifen die Nordländer zur Flasche und unsere Armen zum Degen. Dichter haben einmal ihre Privilegien. Wäre Signor Muscari ein Engländer, würde er sich in Wentworth nach Straßenräubern umschauen. Glauben Sie mir, man läuft in Italien so wenig Gefahr, entführt zu werden, wie in Boston seinen Skalp zu verlieren. Dann schlagen Sie weiterhin vor, den Versuch zu wagen. Oh, es klingt so schrecklich aufregend, rief das Mädchen aus und blickte mit ihren strahlenden Augen auf Muscari. Glauben Sie wirklich, der Pass ist gefährlich? Muscari warf seine schwarze Mähne zurück. Ich weiß, dass er gefährlich ist. Ich werde ihn selbst morgen überschreiten. Der junge Harrogate blieb für einen Augenblick allein zurück, um sein Glas Weißwein zu leeren und sich eine Zigarette anzuzünden, während die Schöne in Begleitung des Bankiers, des Reiseführers und des Poeten sich entfernte und dabei Glockentöne ihres silbernen Lachens um sich streute. Etwa zur gleichen Zeit erhoben sich die beiden Priester in der Ecke. Der größere von beiden, ein weißhaariger Italiener, verabschiedete sich. Der kleinere drehte sich um und schlenderte auf den Sohn des Bankiers zu. Dieser war verblüfft zu sehen, dass der katholische Priester ein Engländer war. Vage erinnerte er sich, dass er dem Pater auf größeren Gesellschaften bei einigen seiner katholischen Freunde bereits begegnet war. Der Mann sprach ihn jedoch an, noch ehe seine Erinnerungen sich sammeln konnten. »Mr. Frank Harrogate, wenn ich mich nicht irre? Ich bin ihm bereits vorgestellt worden, möchte mich aber darauf nicht berufen. Das Sonderbare, was ich Ihnen zu sagen habe, kommt besser von einem Fremden. Mr. Harrogate, ich sage nur ein Wort und gehe dann. Nehmen Sie sich Ihre Schwester in der Stunde Ihres großen Unglücks an.« Selbst für Franks wahrhaft brüderliche Indifferenz schien die Ausstrahlung und der Übermut seiner Schwester noch frisch zu sprühen und zu klingen. Er konnte noch immer ihr Lachen aus dem Hotelgarten herüberhören. So starrte er seinen düsteren Ratgeber voller Verwirrung an. »Meinen Sie die Briganten?« fragte er, und dann erinnerte er sich an vage Befürchtungen seinerseits. »Oder denken Sie etwa an Muscari?« »Man denkt nie an das eigentliche Unheil.« Und damit eilte der seltsame Priester aus dem Raum und ließ sein Gegenüber mit offenem Mund zurück. Ein oder zwei Tage danach schlingerte ein Wagen mit der Gesellschaft die Ausläufer der bedrohlichen Bergkette hinauf. Zwischen Edzars leichtsinniger Verneinung und Muscaris prahlerischer Verachtung aller Gefahr war die Familie aus der Hochfinanz in ihrem ursprünglichen Entschluss festgeblieben und Muscari hatte seine Reise mit der ihrigen zusammengelegt. Eher unvermutet war das Auftauchen des kleinen Priesters aus dem Restaurant, der sich ihnen an der Station der Küstenstadt zugesellt hatte. Er erklärte lediglich, dass eine geschäftliche Angelegenheit auch ihn über die Berge zu gehen zwinge. Doch der junge Harrogate musste seine Gegenwart mit den geheimnisvollen Befürchtungen und Warnungen vom Vorabend in Verbindung sehen. Das Gefährt war eine Art bequemer Wagonette, ersonnen von dem modernistischen Talent des Reiseführers, der die Expedition dank seiner wissenschaftlich geschulten Betriebsamkeit und seines sprudelnden Witzes eindeutig beherrschte. Die These von der Banditengefahr war aus Rede und Gedanken verbannt. Ihr wurde nur insoweit Rechnung getragen, als man sich um eine leichte Bewachung gekümmert hatte. Der Reiseführer und der junge Bankier trugen geladene Pistolen und Muscari, mit viel lausbubenhaftem Spaß an der Sache, hatte eine Art Hirschfänger unter seinem schwarzen Mantel umgeschnallt. Er hatte seine prächtige Person griffbereit neben die entzückende Engländerin platziert. Auf ihrer anderen Seite saß der Priester, dessen Name Brown war und der glücklicherweise ein schweigsamer Zeitgenosse war. Der Reiseführer samt Vater und Sohn nahmen die Bank auf der Rückseite ein. Muscari war in überschäumender Laune, da er ernsthaft an die Gefahr glaubte. Und nach seinem Gebaren und Reden hätte Ethel ihn ohne weiteres für einen Besessenen halten können. Doch lag etwas in dem halsbrecherischen und überwältigenden Aufstieg zwischen Felsen wie Berggipfeln, bedeckt mit Wäldern, die Obsthainen glichen, was Ethels Seele mit der seinigen gemeinsam emporhob, zu dem purpurfarbenen, bizarren Himmel voller kreisender Sonnen. Die weiße Straße kletterte nach oben wie eine weiße Katze. Sie überspannte finstere Abgründe wie ein straff gezogenes Seil. Sie war um weit entfernte Vorgebirge geworfen wie ein Lasso. Und wie hoch sie auch kamen, blühte doch überall die Bergwüste wie eine Rose. Die Felder waren von Sonne und Wind in die Farben der Eisvögel, Papageien und Kolibris leuchtend gekleidet, in den Schimmer von hunderten blühender Blumen. Es gibt keine lieblicheren Wiesen und Wälder als die englischen, keine erhabeneren Bergspitzen und Schluchten als die von Snowdon und Glencoe. Aber niemals zuvor hatte Ethel Harrogate südliche Gärten den nordischen Bergzacken aufgepfropft gesehen. Niemals die Klamm von Glencoe voll beladen mit den Früchten von Kent. Nichts erinnerte hier an die schaurige Einsamkeit und Öde, die man in England mit der wilden Szenerie des Berglandes verbindet. Es wirkte eher wie ein vom Erdbeben zerrissenes Maurenschloss oder wie ein holländischer Tulpengarten, den man mit Dynamit zu den Sternen gejagt hatte. Es sieht aus wie Kew Gardens auf Beachhead. Das ist unser Geheimnis. Das Geheimnis des Vulkans. Das auch das Geheimnis der Revolution ist. Dass eine Sache nämlich gewalttätig und doch fruchtbar sein kann. Sie selbst sind auch reichlich gewalttätig, sagte sie und lächelte ihm zu. Und doch recht unfruchtbar. Wenn ich diese Nacht sterbe, so sterbe ich unverheiratet und als ein Narr. Nach einem prekären Augenblick des Schweigens sagte sie: Meine Schuld war es nicht, dass Sie mitgekommen sind. Ihr Fehler ist es nie. Es war ja auch nicht Ihre Schuld, dass Troja fiel. Während er noch sprach, fuhren sie unter überhängenden Felshängen vorbei, die sich wie Flügel über eine Biegung von besonderer Gefährlichkeit ausspannten. Verschreckt durch den breiten Schatten über dem schmalen Wegrand, schreckten die Pferde unsicher zurück. Der Kutscher sprang ab, um ihnen die Trense zu geben, und darüber gerieten sie völlig außer Kontrolle. Ein Pferd stieg zu seiner vollen Höhe auf. Zu der riesigen und erschreckenden Höhe eines Pferdes, das zum Zweifüßler wird. Das genügte, um das Gleichgewicht zu verändern. Der ganze Wagen kippte um wie ein Schiff und brach durch den Buschsaum am Rande des Abgrunds. Muscari schlang einen Arm um Ethel, die sich an ihn klammerte und laut aufschrie. Das waren Augenblicke, für die er lebte. Im gleichen Moment, da die schaurigen Bergwände wie eine purpurne Windmühle sich um den Kopf des Dichters drehten, ereignete sich etwas, das zunächst noch viel erstaunlicher wirkte. Der ältliche und lethargische Bankier sprang senkrecht in der Kutsche auf und schnellte über den Abgrund, noch ehe ihn das umstürzende Fahrzeug dorthin verfrachten konnte. Zunächst wirkte das Ganze so verrückt wie ein Selbstmordversuch. Beim zweiten Blick aber erwies es sich als sichere Kapitalanlage. Der Mann aus Yorkshire hatte offensichtlich mehr Geistesgegenwart und Klugheit, als Muscari ihm zugetraut hatte. Denn er landete genau auf einem schmalen Erdstreifen, der wie eigens mit Gras und Klee gepolstert schien, um ihn aufzufangen. Wie es der Zufall wollte, ging es der ganzen Gesellschaft nicht schlechter, auch wenn ihre Formen des Entkommens weniger heroisch wirkten. Unmittelbar unter der jähen Wegbiegung befand sich nämlich eine mit Gras und Blumen bestandene Mulde. Wie eine abgesunkene Wiese, eine Art grüner Samttasche in den langen grünen Schleppgewändern der Berge. Dorthin wurden sie alle gestoßen und umgekippt, mit geringem Schaden bis auf ihr Handgepäck und den Inhalt ihrer Taschen, die weit im Gras verstreut wurden. Der zusammengebrochene Wagen hing noch immer oben, verstrickt in die dichte Weghecke, und die Pferde arbeiteten sich mühsam den Hang hinunter. Der erste, der wieder auf die Beine kam, war der kleine Priester, der sich mit einem Ausdruck von schafsmäßiger Verblüffung am Kopf kratzte. Frank Harrogate hörte, wie er zu sich murmelte. »Warum um alles in der Welt sind wir gerade hier abgestürzt?« Er sah blinzelnd das Durcheinander um sich herum an und entdeckte dann seinen besonders plumpen Regenschirm. Darüber lag der breite Sombrero, der von Muscaris Kopf gefallen war, und daneben versteckte sich ein versiegelter Geschäftsbrief, den er nach einem Blick auf die Adresse dem älteren Harrogate zurückgab. Auf seiner anderen Seite verbarg ein Grasbüschel zum Teil Miss Ethels Sonnenhut, und genau darunter lag eine seltsame kleine Glasflasche. Keine 2 Zoll lang. Der Priester hob sie auf. Rasch und unauffällig machte er den Stöpsel auf und roch daran. Dann nahm sein bekümmertes Gesicht die Farbe von Asche an. Er murmelte: »Der Himmel bewahre uns. Das darf doch nicht Iris sein. Das Unheil kann sie nicht jetzt schon ereilt haben.« Er ließ das Fläschchen in seine Westentasche gleiten. »Ich denke, ich bin dazu berechtigt, zumindest bis ich etwas mehr weiß.« Er blickte bekümmert zu dem Mädchen hinüber, das in diesem Moment von Muscari aus den Blumen aufgehoben wurde. »Wir sind in den Himmel gefallen. Das ist ein gutes Omen. Sterbliche überheben sich und stürzen nieder. Nur Götter und Göttinnen können aufwärts fallen.« Und in der Tat tauchte sie aus dem Meer von Farben so schön und glücklich auf, als eine unwirkliche Erscheinung, dass der Priester seinen Verdacht ganz zerstreut fand. Schließlich dachte er, gehört ihr das Gift vielleicht doch nicht. Wahrscheinlich ist es nur einer von Muscaris Taschenspielertricks. Muscari half dem Mädchen mit leichter Hand auf die Beine, machte ihr dann einen absurden Komödiantenbückling und schlug mit gezogenem Hirschfänger so kräftig auf die ineinander verwickelten Zügel der Pferde ein, dass diese sich aufrappeln konnten und zitternd im Gras zum Stehen kamen. Da ereignete sich ein bemerkenswerter Vorfall. Ganz stumm und leise trat ein ärmlich gekleideter und von der Sonne ungewöhnlich verbrannter Mann aus den Büschen und nahm die Pferde beim Halfter. Er trug ein bizarr geformtes Messer am Gürtel, sehr breit und krumm gebogen. Nichts an ihm sonst war bemerkenswert, nur sein plötzliches und stummes Erscheinen. Der Dichter fragte ihn, wer er sei, und er gab keine Antwort. Muscari blickte sich in der verwirrten und verworrenen Gruppe um, die sich in der Mulde drängte, und bemerkte auf einmal, dass ein zweiter, gebräunter und zerschlissen gekleideter Mann mit einem kurzen Gewehr unter dem Arm vom unteren Wiesenrand aus zu ihm heraufsah, wobei er die Ellbogen in die Grasnarbe gestützt hatte. Dann blickte Muscari hinauf zur Straße, von wo sie abgestürzt waren, und sah in die Mündungen von vier weiteren Karabinern, die auf sie herunterstarrten, und in ebenso viele braune Gesichter mit offenen, aber völlig ausdruckslosen Augen. »Die Briganten!« rief Muscari in einer Anwandlung von grausiger Heiterkeit aus. »Es war eine Falle! Etza, wenn du mir den Gefallen tun willst, den Kutscher als erstes umzulegen, können wir uns immer noch den Weg freischießen. Sie sind nur zu sechst.« »Der Kutscher ist zufälligerweise ein Angestellter von Mr. Harrogate.« »Und dann erschieß ihn erst recht. Man hat ihn bestochen, seinen Herrn umzuwerfen. Dann nehmen wir die Dame in die Mitte und brechen in einem Handstreich durch die Linie unserer Angreifer.« Und tief durch Gras und Blumen watend, eilte er furchtlos den vier Karabinern entgegen. Da er aber außer dem jungen Harrogate niemand nachfolgen sah, drehte er sich um und schwenkte seinen Degen, um die anderen anzufeuern. Er sah jedoch, wie der Fremdenführer immer noch ein wenig abseits stand, in der Mitte des Wiesenfleckens, die Hände in den Hosentaschen, und sein mageres, ironisches Italienergesicht schien im Abendlicht immer länger und länger zu werden. »Du dachtest, Muscari, ich sei der Versager unter allen unseren Klassenkameraden, und du seist der Star. Aber ich war erfolgreicher als du, und mir gehört der wichtigere Platz in der Geschichte. Ich habe die Epen gelebt, während du sie nur geschrieben hast.« »Nun komm schon! Willst du im Ernst stehen bleiben und dummes Zeug schwatzen, wenn es ein Mädchen zu retten gilt und drei starke Männer dir dabei helfen? Wie soll man dich da bloß nennen?« »Mich nennt man Montano«, rief der seltsame Reiseführer nunmehr mit ebenso lauter, volltönender Stimme. »Ich bin der König der Diebe und heiße euch alle in meiner Sommerresidenz willkommen.« Während er noch sprach, traten fünf weitere stumme Männer die Waffen im Anschlag aus den Sträuchern und blickten zu ihm auf in Erwartung seiner Befehle. Der eine von ihnen hielt ein großes Stück Papier in der Hand. »Dieser kleine, entzückende Schlupfwinkel, wo wir uns eben alle ein Stelldich eingeben, ist, zusammen mit ein paar Höhlen darunter, als das Paradies der Diebe bekannt. Es ist mein Lieblingsbollwerk in diesen Bergen. Denn, wie Sie zweifellos bemerkt haben werden, mein Adlerhorst ist unsichtbar. Sowohl von der oben entlang führenden Straße wie vom Tal aus. Er ist noch um einiges sicherer als uneinnehmbar. Er ist unsichtbar. Hier verbringe ich den größeren Teil meines Lebens, und hier werde ich sicher einmal sterben, wenn die Carabinieri je mich aufspüren sollten. Ich gehöre nicht zu den Verbrechern, die sich den letzten Ausweg offen halten, sondern zu der besseren Art von Freischärlern, die ihre letzte Kugel für sich selber aufbewahren.« Alle starrten ihn wie vom Donner gerührt und stumm an. Pater Brown seufzte tief auf wie erleichtert und befühlte die kleine Fiole in seiner Tasche mit den Fingern. »Gott sei Dank, das ist schon viel wahrscheinlicher. Das Gift gehört natürlich dem Räuberhauptmann. Er trägt es bei sich, damit man ihn, wie Cato, niemals Leben zu fassen kriegt. Der König der Diebe setzte inzwischen seine Rede mit der gleichen bedrohlichen Höflichkeit fort. Mir bleibt noch, meinen Gästen die wirtschaftlichen Bedingungen zu erläutern, unter denen ich das Vergnügen habe, sie hier zu bewirten. Ich brauche sicher das vertraute alte Ritual des Lösegeldes nicht im Einzelnen zu erklären, das notwendigerweise auch ich aufrechterhalten muss. Im Übrigen betrifft das auch nur einen Teil der Gesellschaft. Den Reverend Pater Brown und den gefeierten Muscari werde ich morgen mit der ersten Dämmerung freigeben und zu meinen Vorposten eskortieren lassen. Dichter und Geistliche, wenn sie mir die Vereinfachung in meiner Rede gestatten wollen, haben nun einmal kein Geld. Und darum, da man aus ihnen schon keinen Gewinn ziehen kann, lasst uns die Gelegenheit beim Schopf ergreifen und unsere Bewunderung für die klassische Literatur und die Verehrung für die heilige katholische Kirche dokumentieren. Er hielt mit einem wenig erquicklichen Lächeln inne. Pater Brown blinzelte wiederholt zu ihm hinüber und schien auf einmal mit äußerster Aufmerksamkeit zuzuhören. Der Räuberhauptmann nahm seinem Adjutanten das große Papier aus der Hand, blickte kurz darauf und fuhr dann fort. Meine weiteren Absichten gehen mit aller Deutlichkeit aus dieser Bekanntmachung hervor, die ich sogleich bei Ihnen zirkulieren lassen will und die ich dann in jedem Dorf des Tales und an jeder Wegbiegung in den Bergen anschlagen lasse. Ich möchte Sie mit den Einzelheiten des Wortlauts nicht behelligen, denn Sie können das ohne weiteres nachprüfen. Der Inhalt meiner Proklamation ist, in seine Hauptpunkte zusammengefasst, der folgende. Als erstes gebe ich bekannt, dass ich den englischen Millionär, den Koloss der Hochfinanz, Mr. Samuel Harrogate, gefangen genommen habe. Als nächstes verkünde ich, dass ich bei ihm Noten und Wertpapiere im Werte von 2000 Pfund gefunden habe. Nun, da es ausgesprochen unmoralisch wäre, derlei dem gläubig staunenden Publikum anzukündigen, ohne dass an der Sache ein wahres Wort wäre, möchte ich vorschlagen, dass die Aushändigung ohne weitere Verzögerung erfolgt. Ich empfehle Mr. Harrogate Senior, auf der Stelle die 2000 Pfund in seiner Tasche zu übergeben. Der Bankier sah ihn mürrisch an mit zusammengezogenen Brauen und einem roten Gesicht. Aber er war sichtlich eingeschüchtert. Der Sprung aus dem kippenden Wagen schien seine letzten Manneskräfte erschöpft zu haben. So war er ängstlich wie ein armer Sünder zurückgeblieben, als sein Sohn und Muscari ihren waghalsigen Angriff versucht hatten, um aus der Räuberfalle noch auszubrechen. Und auch jetzt ging seine rote und zitternde Hand, wenn auch widerstrebend, zu seiner Brusttasche und überreichte dem Briganten ein Bündel mit Papieren und Briefumschlägen. »Besten Dank, mein Herr. Soweit ging alles ganz einvernehmlich.« Ich komme nun auf die Punkte meiner Proklamation zurück, die in Bälde über ganz Italien verbreitet werden sollen. Das dritte Item betrifft das Lösegeld. Ich fordere von den Freunden der Familie Harrogate ein Lösegeld in Höhe von 3000 Pfund, was, wie ich sicher bin, als beinahe beleidigend gegenüber dieser Familie empfunden wird, da es nur eine überaus bescheidene Einschätzung ihrer Wichtigkeit repräsentiert. Wer würde nicht gern die dreifache Summe bezahlen, um einen Tag länger in diesem häuslichen Kreis verbringen zu dürfen? Ich will vor Ihnen nicht verhehlen, dass das Dokument mit gewissen juristischen Phrasen endet, alle die unerfreulichen Dinge betreffend, die passieren können, wenn das Geld nicht rechtzeitig bezahlt wird. Doch inzwischen, meine Damen und Herren, lassen Sie mich Ihnen versichern, dass ich leidlich wohl mit Bequemlichkeit, mit Wein und Zigarren versehen bin, und seien Sie für den Moment in sportlichem Geiste herzlich willkommen zu den Genüssen des Paradieses der Diebe. Seine ganze Rede über hatten sich die zweifelhaft aussehenden Männer mit Karabinern und schmutzigen Filzhüten stumm und in so wachsender Zahl um die Gesellschaft versammelt, dass selbst Muscari widerwillig zugeben musste, dass ein Ausfall mit dem Degen hoffnungslos sei. Er blickte sich um, aber das Mädchen war bereits zu ihrem Vater hinübergegangen, um ihn zu trösten und aufzuheitern. Ihre natürliche Zuneigung für ihn war stärker als ihr ein wenig snobistischer Stolz auf seinen Erfolg. Muscari bewunderte ihre kindliche Ergebenheit, und war doch zugleich, mit der Unlogik des Liebhabers gekränkt. Er steckte seine Waffe in die Scheide zurück, trat zur Seite und warf sich mürrisch auf eines der Grasbüschel nieder. Der Priester setzte sich nahe neben ihn und Muscari wendete ihm gereizt seine Adleraugen und seine Adlernase zu. »Nun glauben die Herrschaften immer noch, ich sei zu romantisch. Gibt es noch, frage ich, Briganten in den Wäldern?« »Es wäre möglich.« »Was wollen Sie damit sagen?« »Ich will damit sagen, dass ich sehr verwirrt bin. Ich bin verwirrt durch diesen Etzer oder Montano oder wie er sonst noch heißen mag. Er ist mir als Brigant noch viel unerklärlicher, als er es in seiner Rolle als Reiseführer war.« »Aber warum denn, Santa Maria? Ich hätte gedacht, als Räuber ist er eindeutig genug.« »Ich habe mit ihm drei merkwürdige Schwierigkeiten, und ich hörte gern Ihre Meinung darüber. Zuallererst muss ich Ihnen erzählen, dass ich damals in dem Restaurant am Ufer gesessen habe. Als Sie alle vier den Speisesaal verließen, gingen Sie und Miss Harrogate plaudernd und lachend voran, der Bankier und der Reiseführer blieben dagegen weiter zurück. Sie sprachen nur ganz wenig und ziemlich leise. Ich konnte aber nicht umhin zu hören, wie Etzer die folgenden Worte sagte. »Lassen Sie das Mädchen noch ein wenig Spaß haben. Sie wissen ja, das Schreckliche kann Sie jeden Augenblick treffen.« Mr. Harrogate antwortete nichts. So mussten die Worte wohl für ihn eine Bedeutung haben. Aus einem augenblicklichen Impuls heraus warnte ich ihrem Bruder, dass seine Schwester in Gefahr sein könnte. Ich sagte über die Art der Gefahr nichts, da ich davon keine Ahnung hatte. Wenn er damit aber die Entführung in den Bergen gemeint hat, so war die Bemerkung Unsinn. Warum sollte der Reiseführer alias Räuberhauptmann seinen Auftraggeber warnen, und sei es nur durch einen Wink, wenn er damit seine ganze Absicht gefährdete, ihn hier in den Bergen in eine Mausefalle zu locken? Das konnte nicht gemeint sein. Wenn aber nicht, was war das dann für ein Unheil, das über Miss Harrogate lauerte, und das beiden, dem Reiseführer sowohl wie dem Bankier, im Voraus bekannt war. Ein Unheil? Über Miss Harrogate? Erklären Sie sich, fahren Sie fort. Alle meine Fragen drehen sich um unseren Banditenhäuptling. Hier meine zweite. Warum bestand er bei seiner Forderung nach Lösegeld so sehr auf der Tatsache, dass er dem Opfer auf der Stelle bereits 2000 Pfund abgenommen habe? Das hat doch nicht die leiseste Wirkung auf das Lockermachen des Lösegeldes. Ganz im Gegenteil. Harrogates Freunde hätten sicher viel mehr Angst um sein Leben, wenn sie die Diebe für arm und für zum Äußersten gedrängt hielten. Dennoch hat er den Raub an Ort und Stelle ganz besonders herausgestrichen und an die erste Stelle seiner Liste gestellt. Warum sollte Etzer oder Montano so darauf erpicht sein, ganz Europa mitzuteilen, dass er seinem Opfer die Taschen geleert habe, noch ehe er seine Erpressung durchgesetzt hat? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind Sie der Ansicht, dass Sie mich aufklären, aber in Wahrheit stoßen Sie mich nur noch tiefer ins Dunkel. Und was ist Ihr dritter Einwand gegen den König der Diebe? Ihr dritter Einwand ist der Platz, auf dem wir sitzen. Warum nennt unser Räuberführer diesen Platz seine Hauptfestung und das Paradies der Diebe? Sicher, es ist ein angenehmer Fleck, um darauf zu landen, und es ist ein reizend anzusehender Ort. Sicher ist es auch richtig, wie er sagt, dass er vom Tal wie von der Höhe aus unsichtbar ist und sich darum sehr für ein Versteck eignet. Aber eine Festung ist es nicht. Niemals könnte es eine Festung sein. Ich glaube, von allen Festungen der Welt wäre diese sicher die unsinnigste. Denn der Platz wird offensichtlich von oben durch die Staatsstraße, die quer durch die Berge führt, völlig beherrscht. Gerade von dort her, wo die Polizei am wahrscheinlichsten auftauchen müsste. Haben uns hier vor noch nicht einer halben Stunde nicht 5 schäbige, kurzläufige Gewehre hilflos in Schach gehalten? Eine Viertelkompanie irgendwelcher Soldaten hätte uns im Nu in den Abgrund gejagt. Was also hat dieser verrückte kleine Flecken aus Gras und Blumen zu bedeuten? Eine Festung ist es nicht. Es hat irgendeinen sonderbaren Sinn, den ich nicht verstehe. Das Ganze ist eher eine improvisierte Theaterdekoration oder eine natürliche Pergola. Es ist wie die Szenerie zu einer romantischen Komödie. Während sich die Worte des kleinen Priesters in die Länge zogen und in stockendem und träumerischem Nachdenken sich schließlich verloren, hörte Muscari, dessen Instinkt rasch und ungeduldig ansprach, ein neues Geräusch in den Bergen. Selbst für ihn waren die Laute vorerst nur sehr schwach und leise zu vernehmen, doch hätte er schwören mögen, dass die Abendbrise so etwas wie das Schlagen von Pferdehufen und entfernte Rufe herantrüge. Im gleichen Moment und noch lange ehe die Geräusche auch das weniger erfahrene Ohr der Engländer erreicht hatten, eilte Montano, der Brigant, zum Straßenrand hinauf, stellte sich in das zerwühlte Gesträuch, wobei er sich an einen Baum anlehnte und spähte die Straße hinunter. Er gab, wie er so dastand, eine absonderliche Figur ab, denn er hatte sich zwar in seiner Eigenschaft als König der Banditen einen fantastischen Hut, ein Waffengehänge und einen nachschleppenden Degen zugelegt, aber ständig schimmerte der prosaische Tweedanzug des Reiseführers da und dort durch. Kurze Zeit später drehte er sein olivfarbenes, höhnisches Gesicht um und machte ein Handzeichen. Auf das Signal hin verstreuten sich die Räuber, und nicht in wirrer Auflösung, sondern in einer Art eingeübter Guerilladisziplin. Statt die Straße entlang den Höhenkamm besetzt zu halten, verteilten sie sich am Weg und versteckten sich hinter Bäumen und Sträuchern, als wollten sie ungesehen einen herannahenden Feind beobachten. Der Lärm im Hintergrund wurde lauter, deutlich konnte man eine Stimme hören, die Befehle erteilte. Die Räuber liefen unruhig durcheinander, fluchten leise und flüsterten, und die Abendluft füllte sich mit metallischen Geräuschen, als sie ihre Pistolen luden, die Messer locker machten und ihre Säbel an die Steine rasseln ließen. Dann schien sich der Lärm von beiden Seiten auf der darüberliegenden Straße zu begegnen. Äste splitterten, Pferde wieherten, Männer schrien auf. »Hilfe zur rechten Zeit«, rief Muscari aus, sprang auf die Füße und schwenkte den Hut. »Die Polizei geht Ihnen an den Kragen. Vorwärts! Für die Freiheit! Und lasst uns eine gute Klinge für Sie kreuzen! Seid Rebellen wider eure Räuber! Kommt! Und überlasst nicht alles der Polizei, das ist so abscheulich modern. Fallt den Schurken in den Rücken!« »Die Polizei rettet uns. Auf denn, ihr Freunde, lasst uns die Polizei retten!« Und damit warf er seinen Hut fort, zog zum zweiten Mal seinen Hirschfänger und begann, den Abhang zur Straße hochzuklettern. Frank Harrogate sprang auf und eilte ihm, den Revolver in der Hand, zu Hilfe. Da fand er sich unerwartet von der rauen Stimme seines Vaters, der in äußerster Aufregung schien, gebieterisch zurückgerufen. »Ich will das nicht«, rief der Bankier mit fast erstickter Stimme. »Ich befehle dir, dich hier nicht einzumischen.« »Aber Vater, ein italienischer Ehrenmann gibt uns das Beispiel. Da kannst du nicht verlangen, dass die Engländer zurückstehen.« »Es ist sinnlos. Wir müssen uns unter unser Geschick beugen.« Pater Brown sah den Bankier an. Dann legte er instinktiv seine Hand an sein Herz, wie es schien, in Wirklichkeit jedoch auf das kleine Fläschchen mit dem Gift. und ein helles, leuchtendes Erkennen kam in sein Gesicht, ähnlich dem, durch das sich der Tod den Menschen ankündigt. Muscari hatte indessen, ohne weiter auf Hilfe zu warten, den Straßenrand erklommen und schlug dem Räuberhäuptling so heftig gegen die Schulter, dass dieser stolperte und herumgeschleudert wurde. Auch Montano hatte seinen Säbel aus der Scheide gezogen und Muscari zielte, ohne weiter laut zu geben, einen Hieb nach seinem Kopf, den dieser auffangen und parieren musste. Doch noch während sich die beiden kurzen Klingen kreuzten und aufeinander schlugen, ließ der König der Diebe schon seine Degenklinge sinken und lachte. »Was soll das, alter Freund? Die verdammte Farce ist ohnehin gleich vorbei.« »Was meinst du damit, du Schwindler? Ist deine Tapferkeit ebenso bloßes Theater wie deine Ehrlichkeit?« »Alles an mir ist Theater. Ich bin ein Schauspieler. Und sollte ich einmal privat einen Charakter besessen haben, so habe ich das lange vergessen. Ich bin so wenig ein Räuber wie ein Reiseführer.« »Ich bin nichts als ein Bündel von Masken. Und dagegen kannst du wohl kein Duell ausfechten.« Und er lachte mit lausbubenhaftem Vergnügen, ehe er in seine alte breitbeinige Attitüde zurückfiel, mit dem Rücken dem Gefecht auf der Straße zugekehrt. Die Dämmerung breitete sich unterhalb der Bergwände aus. Da war es nicht leicht, viel von dem Verlauf des Kampfes auszumachen, außer dass kräftige Gestalten ihre Pferde durch den Haufen der Räuber durchdrängten und dass diese eher geneigt schienen, die Eindringlinge wegzuschieben und wegzudrücken, als sie umzubringen. Das Ganze wirkte eher wie eine Menschenmenge in der Stadt, die der Polizei den Weg versperrt, als wie das letzte Gefecht eines verlorenen und gesetzlosen Haufens von Räubern. Gerade als Muscari seine Augen noch voller Verwunderung umherschweifen ließ, fühlte er eine leichte Berührung am Arm und sah, wie einen kleinen Noah mit großem Hut, den sonderbaren kleinen Priester neben sich stehen, der ihn um die Freundlichkeit bat, ihm ein oder zwei Worte sagen zu dürfen. »Signor Muscari. In einer so verdrückten Lage werden Sie mir eine persönliche Bemerkung nachsehen. Ich möchte Ihnen, ohne Ihnen nahe zu treten, einen Rat geben, wie Sie mehr Gutes ausrichten können, als indem Sie den Polizisten helfen, die ohnehin ja durchbrechen werden. Liegt Ihnen etwas an dem Mädchen? Genug, meine ich, dass Sie es heiraten und dass Sie ein guter Ehemann sein wollen?« »Ja«, sagte der Dichter ganz einfach. »Liegt ihr etwas an ihnen?« »Ich denke schon.« »Dann gehen Sie gleich zu ihr hinüber und halten Sie um ihre Hand an. Legen Sie ihr alles zu Füßen, was Sie können, Himmel und Erde, was Sie nur haben. Die Zeit ist knapp bemessen.« »Warum?« »Weil ihr Verhängnis eben die Straße heraufkommt.« »Nichts kommt die Straße herauf, nur die Rettungsmannschaft.« »Gehen Sie jedenfalls hinüber und machen Sie sich bereit, sie vor ihrer Rettungsmannschaft zu retten.« Beinahe mit dem letzten Wort brachen, den ganzen Kamm entlang, die davonstürzenden Briganten durch das Gebüsch. Sie tauchten in Sträuchern und im dichten Gras unter, ein besiegter und verfolgter Haufen. Sogleich sah man die großen, federgeschmückten Hüte der berittenen Gendarmerie oben über der niedergetretenen Hecke auftauchen. Ein neuer Befehl wurde erteilt, es gab einigen Lärm beim Absteigen, dann erschien ein stattlicher Offizier im Federhut mit einem grauen Spitzbart und einem Blatt Papier in der Hand, genau in der Öffnung, die das Tor zum Paradies der Diebe bildete. Es gab ein augenblickliches Stillschweigen, das auf außerordentliche Weise durch den Bankier unterbrochen wurde, der mit heiserer und erstickter Stimme ausrief: »Man hat mich beraubt! Man hat mich beraubt!« »Aber das war doch schon vor Stunden«, rief sein Sohn verwundert. »Da hat man dich um 2000 Pfund beraubt.« »Nicht um 2000 Pfund«, sagte der Finanzier mit plötzlich wiedergewonnener und schrecklich anzusehender Fassung. »Nur um ein kleines Fläschchen.« Der Polizeioffizier mit dem grauen Spitzbart kam über die grüne Mulde auf die Gruppe zu. Als er dem König der Diebe auf seinem Weg begegnete, schlug er ihm mit einer Mischung aus Freundlichkeit und Grobheit auf die Schulter und gab ihm einen Stoß, der ihn taumeln ließ. Du bist auch schön in die Patsche geraten, wenn du solche Tricks versuchst. Wieder schien es dem Künstlerauge Muscaris nicht ganz wie die Festnahme eines großen und verzweifelten Verbrechers. Der Offizier ging weiter, machte vor der Gruppe um Harrogate Halt und sagte: Samuel Harrogate, ich verhafte Sie im Namen des Gesetzes wegen Veruntreuung der Gelder der Hull & Huddersfield Bank. Der große Bankier nickte mit der grotesken Andeutung einer geschäftsmäßigen Zustimmung, schien dann aber einen Augenblick zu überlegen und auf einmal, ehe jemand ihn hindern konnte, drehte er sich halb um und war mit einem Schritt an der Kante des Abgrundes. Er hob seine Hände hoch empor und sprang. Genau wie er aus der Kutsche gesprungen war. Nur fiel er dieses Mal nicht auf die kleine Wiese direkt unter ihm. Er stürzte 1000 Fuß nach unten, um im Tal als ein Haufen zerschlagener Knochen liegen zu bleiben. Der Ärger des italienischen Karabiniere, den er lautstark Pater Brown kundtat, war mit einem guten Teil Bewunderung gemischt. Das sieht ihm ähnlich. Uns am Schluss noch zu entwischen. Er war ein großer Räuber, wenn Sie so wollen. Sein letzter Trick war, glaube ich, ohne jedes Beispiel. Er floh mit dem Geld nach Italien und ließ sich von Theaterräubern in seinem eigenen Auftrag entführen, um das Verschwinden des Geldes und sein eigenes Verschwinden zur gleichen Zeit zu erklären. Die Forderung nach Lösegeld wurde wirklich von der Polizei fast überall ernst genommen. Er hat ja auch schon seit vielen Jahren Geschäfte gemacht, die nicht schlechter waren. Wirklich nicht schlechter. Er wird ein schwerer Verlust für seine Familie sein. Muscari führte die unglückliche Tochter beiseite, die sich eng an ihn klammerte, wie sie es später noch viele Jahre tun sollte. Aber selbst in diesem tragischen Zusammenbruch konnte er nicht umhin ein Lächeln und einen Handschlag halb ironischer Freundschaft für den unbezwingbaren Ezza Montano aufzubewahren. »Wohin treibt es dich als nächstes?« »Birmingham«, antwortete der Schauspieler und zog an seiner Zigarette. »Sagte ich dir nicht, dass ich ein Futurist bin? Ich glaube wirklich an alle diese Sachen, wenn ich überhaupt an etwas glaube. Veränderung, Rausch, Novitäten, jeden Tag. Ich gehe nach Manchester«, nach Liverpool, Leeds, Hull, Huddersfield, Glasgow, Chicago. Kurz in eine aufgeklärte, energiegeladene, zivilisierte Gesellschaft. Kurz in das wahre Paradies der Diebe. Das Paradies der Diebe. Eine Kriminalgeschichte von Gilbert Keith Chesterton. Aus dem Englischen von Norbert Miller. Redaktion Ulrich Griebel. Musik Stefan König. Es sprachen Pater Brown, Horst Bollmann. Erzähler Jürgen Holz. Und Muscari, Bastian Trost. Ezza, Stefan Kaminski. Samuel Harrogate, Walter Niklaus. Ethel Harrogate, Julia Maria Köhler. Offizier Christoph Eichhorn. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger Klimchen. Regieassistenz Corinna Waldbauer. Regie Klaus Zippel. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk mit dem Südwestrundfunk und Radio Berlin-Brandenburg 2005.